Chapel of Love, geschrieben von Phil Spector zusammen mit Jeff Barry und Ellie Greenidge. Allerdings keine Produktion aus seiner eigenen Hitschmiede, sondern von Barry und Greenidge zusammen mit Lieber und Stoller aufgenommen und gesungen von den Dixie Cups, drei Sängerinnen aus New Orleans, im Juni 1964 für drei Wochen immerhin an der Spitze der Hitparade in den USA. Phil Spector hatte dieses Lied vorher zweimal aufgenommen, einmal für das Presenting the Ronettes Album und dann noch einmal für Darlene Love, unveröffentlicht bis 1991, als die Back to Mono 4er-CD-Kassette mit Phil Spector Produktionen erschien. Hier also nochmal in dieser Version von Darlene Love dasselbe Lied von eben, ganz anders.